Hier ist Peters Inforadio. Die Kommunalwahlen in Hessen sind vorüber. Dort, wo sie angetreten ist, hat die NPD Stimmen hinzugewonnen. Peters Inforadio sprach mit dem neu gewählten Kreistagsmitglied im Lahn-Dill-Kreis und Ehringshausener Gemeindevertreter Alfred Zutt. Wir haben jetzt gerade die Kommunalwahlen in Hessen gehabt. Meine Frau war Landtagskandidatin, hat 1,9% der Stimmen bekommen. Der Kandidat hat 1,3 und der WSG, sein Dr. so und so, hat 1,5. Und bei der Kommunalwahl auf die 4 Kreisebene haben wir 2% bekommen und haben sie jetzt mit 2 Abgeordneten im Kreistag. 2 Abgeordnete, und wer sind die? Das ist, bin ich und meine Frau. Ich war am 1. Platz und meine Frau war am 6. Platz und hatten eine ganz gute Liste mit Ärzten und alles. Aber meine Frau ist durch den Bekanntheitsgrad vom 6. auf den 2. Platz vorgewählt worden. Durch das Kumulieren und das Panaschieren, dann kann man einem Kandidat 3 Stimmen extra geben, also, dann wird er nach vorne gewählt. Und wie läuft denn jetzt die politische Arbeit im Kreistag? Die werden wir dies jetzt verstärken dadurch, dass wir wie in der Vergangenheit Anträge einbringen und auflisten in den Haushaltsplänen. Zum Beispiel kann ich Ihnen ein Beispiel kann ich Ihnen sagen. Wir haben 634 Asylbewerber, die normal abgelehnt müssten, also Ablehnung, werden nicht abgeschoben. Die kosten den Lahn-Dill-Kreis 1,8 Millionen. Das ist ja eine Menge Geld. Wird nicht abgeschoben. Mit 1,8 Millionen zeigen wir den anderen Parteien, was man damit Schulen renovieren könnte, sozial schwache unterstützen können, damit könnte man deutsche Familien unterstützen, dass wir wieder mehr Kinder bekommen. Also wir entlarven die etablierten Parteien, das ist der Vorteil, wenn man in der Parlamente ist, wir entlarven die etablierten Parteien, dass sie volksfeindlich, inländerfeindlich handeln. Das ist der Vorteil, wenn man in der Parlamente tätig ist. Es wird auch protokolliert und man kann sich das ja auch ansehen, wenn man will. Zum Beispiel Lahn-Dill-Kreis hat eine Kreisseite und dann können sie hingehen und können dann die Lahn-Dill-Kreis anklingen und können auf Politik gehen und können dann die Protokolle des Kreistages lesen. Da können sie unsere Vorstellungen lesen und können das Versagen der etablierten Parteien auch nachlesen. Und wo liegen da Ihre Schwerpunkte so in Ihrer politischen Arbeit? Hauptsächlich im sozialen Benachteiligten der Deutschen gegenüber Fremden. Wie ist denn die Reaktion der anderen Parteien auf Ihre Anwesenheit im Kreistag? Sehr negativ. Ja, und sehr negativ. Wie äußert sich das? In Buhrufe. Jetzt spielt der NPD wieder nach vorne. Aber da ich 16 Jahre in der Gemeindevertretung in Ehringshausen tätig bin und ich einigermaßen auch durch 40-jährige Parteiarbeit, möchte ich sagen, selbst geschult habe, teilweise auch viele Bücher gelesen habe und da ich über Allgemeinwissen verfüge, möchte ich sagen, habe ich zum Beispiel, wenn da zwei Anwälte von der SPD und CDU, die rufen mal dazwischen, dann habe ich gesagt, meine Herren, ihr seid doch bitte ruhig, euch Anwälte kann ich doch mit unseren Anwälten gar nicht vergleichen. Ihr seid doch wie eine Trommel, außer laut innen holen. Da habe ich die Lacherseite von der Grünen oder von der Freien Wähler oder so. Also, ich möchte ihn jetzt selber loben, aber der Vorsitzende der FDP-Fraktion hat sich nicht ganz so negativ ausgesprochen, aber der Vorsitzende der SPD-Fraktion hat gesagt, ein NPD-Mann im Kreistag, den wir bekommen haben, ist schlimmer wie 10 Republikaner. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, das ist nachlesbar. Wie sind denn jetzt Ihre Pläne für die Zukunft? Pläne für die Zukunft sind weiter verstärken und dann dazu beitragen, dass noch mehr Jugendliche dazukommen und dass wir jetzt, wir haben ja auch einen Frauenarzt, der jetzt Schulungen anbietet, für uns auch, wo wir Jugendliche dann schulen und dann damit dazu bringen, dass sie auch in der Kommunalpolitik sich nächstes Mal beteiligen. Denn nur über Kommunalpolitik und flächenmäßige Ausbreitung unseres Gedankenguts von Personen in einzelnen Kommunen ist es machbar, unsere Wahlergebnisse zu verbessern. Ohne ein gesundes Fundament in den Kommunen ist keine Arbeit auf Dauer, erfolgreiche Arbeit machbar. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.